Aus Anlass des internationalen Yoga-Tages gab es am 28. Juni im Daedonggang-o Clubhaus für das Diplomatische Korps in Pyongyang eine Erläuterungsveranstaltung, die von der Botschaft der Republik Indien in der DVRK initiiert wurde. Dazu waren die Funktionäre des betreffenden Bereiches und die ausländischen Diplomaten und Vertreter der internationalen Organisationen in der DVRK eingeladen. Dabei zugegen waren der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Republik Indien, Jasmindar Kasturia, und seine Mitarbeiter. Es gab eine Erläuterung zu Yoga, der sich in Indien und anderen Ländern als gesundheitsfördernder Sport weit verbreitet. Anschließend sahen sich die Teilnehmer einen Yoga-Musterauftritt an.